O Schwedenfrau, o Schwedenfrau, du Lieblichkeit in Blond, o von welcher Seite man dich sieht, es zählt nur dein Vorbau. Die Landesfarben sind die Adern, in Blau und Gelb die Haut. Pulsieren deine Städte leben, scheint alles so vertraut. In weißer Tracht mit blauem Band, die Hüte auf dem Blond. Du lächelst frisch im Sommerwind, der Sterne und dem Mond. Du bist der Stolz des Murmeltiers, dein Elchgeweih am Schurz. Du bist der Traum, ein Exportschlager, der Rest vom Land ist Schnurz. Und Willen wilder unbedingt, einmal zum Urlaub hin. Doch Octo 8, der kleine Gauner, hat anderes im Sinn. Denn ich will nackt baden und das tue ich am Strand. Und da lerne ich Frauen kennen und dadurch auch das Land. Und dann sauf ich mich auch zu, denn das muss man sich halt leisten. Will man Schwedenfrauen mit was anderem begeistern. Und dann reite ich Elch und dann esse ich frischen Fisch. Und zwei Stunden später sauf ich Willen unterm Tisch. Und dann setz ich mich im Flieger und dann flieg ich wieder heim. Ne Blonde in den Armen, ganz genau so muss das sein. Denn ich will nackt baden und das tue ich am Strand. Und da lerne ich Frauen kennen und dadurch auch das Land. Und dann sauf ich mich auch zu, denn das muss man sich halt leisten. Will man Schwedenfrauen mit was anderem begeistern. Und dann reite ich Elch und dann esse ich frischen Fisch. Und zwei Stunden später sauf ich Willen unterm Tisch. Und dann setz ich mich im Flieger.